Also nach meiner Meinung ist es wahrscheinlich, dass diese ganze Stadtentwicklung so eine neue Zonierung eigentlich produziert. Also Zone 1 ist das, was Jörg eben Logistikparadiese genannt hat. Zone 2 ist so die Eberstadt, also das, was davon übrig bleibt jedenfalls. Also wachsende Stadt, Gentrifizierung. Und Zone 3 ist so schrumpfende Stadt, Kirchdorf Süd, jenseits der Autobahn. Und am Ende hat man eigentlich eine Zonierung geschaffen, die ganz traditionell ist und gar nicht so richtig diese ganzen Ideologien verwirklicht, die mit der Hafen City begonnen haben, irgendwie die Stadt dehnt sich wieder jenseits der Elbe aus und so weiter, sondern es ist einfach nur eine Reproduktion der alten Zonierung. Es gibt so Industrieflächen, Wohnorte und Transitwege, ne? Das finde ich eigentlich eine ganz interessante Feststellung, wenn man so auch mal vielleicht in die Zukunft guckt.